A2. Hören Sie und lesen Sie mit. Dialog 1. Variante 1. Entschuldigen Sie, ist es schon 5:30? Nein, noch nicht. Es ist erst 4:45. Variante 2. Entschuldigen Sie, ist es schon 5:30? Ja, sogar schon 20 vor.